Du interessierst dich für den Volksmund? Das ist mir neu. Des Volkes Stimme verachte nie. Du bist nur einer, viele sind sie. Unglaublich!